Aus Anlass des 71. Gründungstages der Partei der Arbeit Koreas gab es in Nigeria Vortrag, Leseveranstaltung, Foto- und Bücherausstellung und Filmvorführung. Und eine Veranstaltung zur Übermittlung der TVIAK-Bücher fand jüngst in der Universität des nigerianischen Bundesstaates Nasarawa statt.